Ein deutsches Märchen. Jasper, der die Hasen hütete. Es war einmal ein König, dessen kleines Königreich so groß war, wie seine Augen sehen konnten. Und er liebte es sehr. Der König hatte eine Tochter und er wollte, dass sie einen weisen und klugen Mann heiratet, der eines Tages ein guter König für sein Volk werden würde. So hatte er es in seinem Königreich angekündigt. Und alle Königreiche um ihn herum wussten, dass jeder, der die Prinzessin heiraten will, zwei Bedingungen erfüllen muss. Erstens, er muss dem König eine Sammlung der besten Perlen bringen, die je gesehen wurden. Und zweitens, er musste einige besondere Aufgaben erfüllen, die der König ihm stellen würde. Bald kamen die Söhne der Adligen, Prinzen und Kaufleute in großer Zahl in den Palast. Die meisten von ihnen brachten eine Sammlung der besten Perlen, die je gesehen wurden. Aber keiner von ihnen konnte eine der Aufgaben erfüllen, die der König ihnen zusätzlich stellte. Sie mussten alle zurückkehren, ohne die Prinzessin je gesehen zu haben. Bald schrumpfte die Zahl der potenziellen Verehrer und der König begann sich Sorgen zu machen. So eine große Welt und kein guter Verehrer in Sicht für unsere Tochter? Alle von ihnen waren entweder aufgeblasen, dumm oder faul. Was soll aus unserer Tochter und dem Königreich werden, wenn wir mal weg sind? Keine Sorge, meine Liebe. Es muss jemanden auf diesem Planeten geben, der klug genug ist, die Aufgaben zu erfüllen, die wir ihm stellen. Und so kam es, dass in diesem Königreich in der Nähe des Meeres ein Fischer mit seinen beiden Söhnen lebte, Paul und Jasper. Paul war der Ältere, faul und arrogant, während Jasper klug, fleißig und freundlich war. Paul, wach auf! Du bist immer noch im Bett und siehst, dass Jasper bereits die Angelschnüre gelegt und das Boot fertig gemacht hat. Vater, wenn du denkst, dass ich faul und nutzlos bin, warum bittest du mich dann, etwas zu tun? Lass Jasper das machen. An diesem Tag hatte der Fischer großes Glück. Sein Netz fing 20 Austern ein und als er sie öffnete, fand er zu seinem großen Erstaunen, dass jede der Austern eine Perle enthielt, die so strahlend war wie die Sterne der Nacht. Sie waren sicherlich die besten Perlen der ganzen Welt. Er ging nach Hause und zeigte seinen Söhnen die Perlen. 20 Perlen, die so funkelnd wie die Sterne. Vater, jetzt wo wir Perlen haben, warum versuchen wir nicht, in den Palast zu gehen und zu sehen, ob wir das Herz der Prinzessin gewinnen können? Ich werde die Perlen gleichmäßig unter euch verteilen. Und dann geht zuerst Paul und dann Jasper und versucht es. So machte sich Paul am nächsten Morgen mit seinen Perlen auf den Weg. Er ging durch den Wald, als er plötzlich eine Stimme hörte. Bitte, würden Sie uns helfen? Paul sah sich um und sah dann eine kleine Ameise, die ihm auf die Hand kroch. Hallo, hier drüben auf deinem Arm. Kannst du uns bitte helfen? Die Käfer versuchen mit Nachdruck, unser Haus zu erobern. Wir müssen es verteidigen, aber wir brauchen Hilfe, sonst werden wir besiegt. Hilf uns bitte! Wir könnten dir eines Tages behilflich sein. Von welcher Hilfe kann eine Ameise einem Mann sein? Los geht's! Ich habe Besseres zu tun, als meine Zeit mit deinen kleinen Streitigkeiten zu verschwenden. Und Paul machte sich auf den Weg. Kurze Zeit später traf er eine alte Frau. Hallo, junger Mann. Was trägst du so vorsichtig bei dir? Ich trage Asche. Willst du auch welche? Asche? Ist das so? Dann soll es sein. Aber hättest du etwas Brot? Ich fühle mich so hungrig und wo immer du hingehst, du wirst dort sicherlich ein Mittagessen bekommen. Ich habe doch bereits gesagt, dass ich nur Asche bei mir habe. Jetzt geh! Ich habe wichtigere Dinge zu tun, als mit neugierigen alten Frauen zu plaudern. Paul erreichte den Palast und zeigte die Perlen dem König und seinen Juwelieren. Eure Hoheit, ich habe noch nie in meinem Leben eine hellere Perle gesehen. Sie sehen exquisit aus. Aber was ist das hier? Was ist da los? Die Perlen verwandelten sich gerade in Asche. Du hast gefälschte Perlen vor den König gebracht. Wie kannst du es wagen? Junger Mann, ich bin enttäuscht, dass ein Mann wie du in meinem Königreich lebt und seine Luft atmet. Jetzt geh weg von hier und zeig mir nie wieder dein Gesicht. Verschwinde, bevor ich dich für immer in den Kerker werfen lasse. Paul rannte so schnell er konnte aus dem Palast. Er kam nach Hause und legte sich ins Bett. Dem Fischer und Jasper war klar, dass Paul wohl keinen Erfolg gehabt hatte. Jasper, du bist jetzt an der Reihe, es zu versuchen. Also machte sich Jasper am nächsten Morgen auf den Weg zum Palast. Auf seinem Weg durch den Wald hörte er eine Stimme. Kannst du uns bitte helfen? Wer ist da? Wessen Stimme ist es, die ich höre? Schauen Sie hier auf deinem Arm. Ich bin der König der Ameisen. Die Käfer sind gekommen, um uns unser Haus wegzunehmen, in dem wir seit Jahren leben. Und wir kämpfen mit ihnen, um es zu verteidigen. Aber gestern haben wir so viele Verluste erlitten, dass wir sie nicht ohne Hilfe besiegen können. Bitte, helfen Sie uns. Nun, jemandem das Haus wegzunehmen, ist nicht richtig. Natürlich werde ich dir helfen. Bring mich zum König der Käfer. O König der Käfer, wie Sie sehen können, ist meine Größe viel größer als die Ihre und damit auch meine Stärke. Mit einem Stampfen meines Stiefels kann ich die Hälfte deiner Armee ausschalten. Nun, der König der Ameisen ist mein Freund und was du ihm und seinem Volk antust, ist falsch. Also, willst du, dass ich meinen Stiefel benutze? Oder lässt du die Ameisen in Ruhe und verletzt sie nie wieder? Wir versprechen, die Ameisen in Ruhe zu lassen. Eure Hoheit, König der Ameisen, ich wohne in dieser Hütte am Meer. Wenn die Käfer dich jemals wieder belästigen, schick einfach jemanden in mein Haus und ich werde dich beschützen. Ich verspreche es. Das wird nicht nötig sein. Rückzug, Soldaten! Nochmals vielen Dank für deine Hilfe. Kein Problem. Es sollte niemandem erlaubt sein, jemanden ungerecht zu behandeln. Als Zeichen unserer Wertschätzung für deine Hilfe, großer Jasper, gebe ich dir mein feierliches Wort, dass, wann immer du meine Hilfe brauchst, alles, was du tun musst, ist, König der Ameisen zu rufen. Und ich und mein Volk werden erscheinen. Wir sind von überall her erreichbar. Danke, Eure Hoheit. Ich werde mich immer daran erinnern. Jasper machte sich auf den Weg und kurze Zeit später traf er die alte Frau. Hallo, junger Mann. Hallo, liebe Frau. Ein schöner Tag, nicht wahr? Was ist es, was du so vorsichtig bei dir trägst? Das sind Perlen für den König. Ich bin auf dem Weg zum Palast, um ihn zu treffen und zu sehen, ob ich das Herz der Prinzessin gewinnen kann. Den König Perlen zu geben, ist in Ordnung, aber die Aufgaben zu meistern ist schwierig. Hast du etwas Brot bei dir? Ich bin ziemlich hungrig und dir wird eine große Mahlzeit im Palast angeboten. Sicherlich. Die Stadt ist nicht weit. Bitte, bedienen Sie sich. Einen schönen Tag noch. Nimm das hier als Gegenleistung für deine Freundlichkeit. Nimm diese Pfeife. Es mag im Moment nicht nach viel aussehen, aber wenn du in sie hineinbläst, wird alles, was du dir wünschst, zu dir zurückgebracht. Das ist ein ganz außergewöhnliches Geschenk. Liebe Frau, danke sehr. Bald erreichte Jasper den Palast und überreichte die Perlen dem König. Die Juweliere und Höflinge waren begeistert. Oh, ich habe noch nie zuvor solche Perlen gesehen. Mit jedem Moment scheint ihr Glanz nur noch zu wachsen, Eure Hoheit. Ja, sie sind wunderbar. Woher hast du sie? Von einem jungen Mann? Mein Vater fing die Austern im Fischernetz, Hoheit. Fischernetz? Dann ist dein Vater ein Fischer? Oh ja, Eure Hoheit. Er ist ein Fischer. Er füttert dieses Königreich mit den Fischen, die er fängt. Mein Vater arbeitet hart und ich bin stolz auf ihn. In der Tat, junger Mann. Dein Vater leistete großartige Arbeit. Sehr gut. Ruh dich jetzt aus und morgen beginnen wir mit deinen Prüfungen. So rief der König am nächsten Tag nach Jasper und brachte ihn zu einem Getreidespeicher, wo ein riesiger Hügel aus Mischkorn lag. Wie du sehen kannst, wurden in diesem Stapel 5 Getreidesorten vermischt. Wenn du alles in 5 Hügel bis 1 Stunde vor Sonnenuntergang trennen kannst, wirst du morgen deiner nächsten Aufgabe gegenüberstehen. Aber wenn auch nur ein Korn im falschen Haufen ist, musst du nach Hause gehen. So sei es, Hoheit. Ich werde mein Bestes tun. So ließ der König Jasper in den Getreidespeicher sperren, damit keine Hilfe ihn erreichen würde, und ließ ihn allein, um die unmögliche Aufgabe zu erfüllen. Jasper versuchte es eine Stunde lang, aber er erkannte bald, dass die Aufgabe zu mühsam für ihn war, um sie innerhalb der vorgegebenen Zeit zu erledigen. Ah, was soll ich tun? Jedes Korn ist kleiner als eine Ameise und ich muss sie hochnehmen. Moment mal, die Ameise, der König der Ameisen. Er sagte, ich könne ihn rufen, wann immer ich Hilfe brauche. Nun, jetzt ist es an der Zeit. Eure Hoheit, der König der Ameisen. Hier bin ich, Freund. Sag mir, was können wir für dich tun? Wunderbar. Ich sagte, wir können überall jederzeit hinkommen. Jasper erzählte dem Ameisenkönig alles über die unmögliche Aufgabe. Warum gehst du nicht in die Ecke und ruhst dich aus? Meine Leute und ich werden den Job in kürzester Zeit erledigen. So beendeten der Ameisenkönig und sein Volk die Sortierung des Getreides in 5 ordentliche Hügel. Und als der König zur festgesetzten Stunde kam, war er schockiert zu sehen, dass Jasper nicht nur seine zugeteilte Aufgabe erledigt hatte, sondern auch noch Zeit hatte, ein Nickerchen zu machen. Jasper, wie hast du das ganze Getreide getrennt? Du hast gute Arbeit geleistet. Aber morgen wirst du noch eine weitere Aufgabe haben. Am nächsten Tag rief der König Jasper auf eine Wiese hinaus. Jasper, ich habe nur für diese Prüfung meine Jäger 100 Hasen fangen lassen. Du wirst dich um sie kümmern müssen. Sie werden den ganzen Tag auf der Wiese grasen. Und am Abend, eine Stunde vor Sonnenuntergang, müssen sie alle in den Palast zurückkehren. Wenn ein Hase fehlen sollte, hast du die Aufgabe nicht erfüllt und musst nach Hause gehen. Ich werde mein Bestes geben, Eure Hoheit. Jasper wusste, dass die Aufgabe unmöglich war. Wer könnte 100 Hasen kontrollieren, die überall auf der Wiese oder in den Wald dahinterlaufen könnten? Und warum sollten sie zu Jasper zurückkehren, wenn sie ihre Freiheit aus dem Käfigen des Königs erlangt haben? Sobald sie freigelassen wurden, liefen die Hasen in alle Richtungen. Und es war kein einziger von ihnen mehr zu sehen. Jasper hatte die Aufgabe fast verloren, als er seine Hände in die Tasche steckte, wie es seine Gewohnheit war. Und dort fand er die Pfeife, die alte Frau ihm im Wald gegeben hatte. Er blies hinein und alle Hasen kehrten auf einmal zu ihm zurück. Als es also Zeit war, in den Palast zu gehen, konnte Jasper mit seiner Pfeife und allen 100 Hasen zurückkehren. Es sind 100 Hasen, Hoheit. Ich glaube es nicht. Du bist wirklich clever. Du hast unmögliche Aufgaben erledigt. Bravo! Eigentlich, Sir, ich habe diese Tests nicht wirklich alleine bestanden. Ich hatte Hilfe. Wie ist das möglich? Jasper erzählte dem König alles über die Hilfe des Ameisenkönigs und über die Pfeife, die ihm die alte Frau im Wald gegeben hatte. Sehen Sie, Sir, ich hatte Hilfe. Ich war also nicht alleine dabei. Nun, für mich hast du die Prüfung bestanden, Sohn. Du hast Hilfe nur als Gegenleistung für deine Weisheit und Freundlichkeit erhalten. du wirst ein guter Herrscher meines Königreichs sein. Aber will die Prinzessin mich auch heiraten, Sir? Ja, du bist ein weiser, freundlicher und kluger Mann, Jesper. Ja, ich will. Und so heirateten Jesper und die Prinzessin mit einem großen Fest und lebten glücklich bis ans Ende ihrer Tage.